Beide sind bemerkenswert klein, diagnostiziert Wohlgemut. Sonst hat sie nichts. Sie muss eine hervorragende Mundhygiene betrieben haben und konnte sich selbst behandeln, falls Entzündungen auftraten. Jeder, der bereits unter einer vereiterten Zahnwurzel litt, weiß, dass der Zahnarzt eine Weile damit zu tun hat. Sie aber hatte das unter Kontrolle. Klingt nach einem medizinischen Ritterschlag über die Jahrtausende? Wohlgemut nickt. Dafür, dass sie jahrelang mit zwei offenen Wurzelkanälen lebte, ist sie geradezu absurd gesund. Auch ist sehr bemerkenswert, dass ihr die Zähne nicht ausgefallen sind. Wie klein diese Granulome sind, hat mich auch überrascht, sagt Jörg Orschied. Ich kenne aus meiner anthropologischen Arbeit Entzündungen, die ziehen sich den ganzen Kieferknochen hoch, riesige Zysten. Den Menschen fielen die Zähne gleich reihenweise aus. Das Gebiss der Schamanin dagegen ist, abgesehen von den beiden Pulpaöffnungen und den damit verbundenen Kieferknochenveränderungen, für ihr Alter tadellos. Auch dass man trotz der Reinigung in den 1930er Jahren nicht einmal winzige Reste von Zahnstein fand, spricht für eine hervorragende Mundhygiene. Das abgeheilte Granulom belege, dass sie etwas von Heilung verstand, sagt Wohlgemut. Das ist ein Hard Fact. Konnte der akute Abszess die Todesursache sein? Unter besonderen Bedingungen wie schlechter Ernährungslage oder anderen Infektionen kann solch eine Entzündung eskalieren. Nach Auswertung der CT-Bilder erscheint das als eher unwahrscheinlich. Die Entzündungen sind lokal begrenzt, da ist nichts Richtung Gehirn durchgebrochen. Was brachte ihr dann den Tod? An 99% der Skelette können wir nicht feststellen, woran die Menschen gestorben sind, sagt Orschied. Infektionskrankheiten wie Magen-Darm-Infekte rafften die meisten hin, hinterlassen aber am Skelett keine Spuren.